Ein kaiserliches Regiment versinkt bei Freiberg durch einen Erdfall. Als Kaiser Adolf im Jahre 1296 mit großer Macht nach Meißen kam, zog er an Zwickau und Chemnitz vorüber nach Freiberge. Er hatte die Absicht, sich dieser Stadt wegen ihrer reichen Bergwerke und ihrer Treue zum Markgraf Friedrich zu bemächtigen. Dabei begab es sich, dass sich einer seiner Obersten mit seinem Regimente auf eine hohe Halde lagerte, um die Stadt zu übersehen und ihre Mauern und die Tiefen der Gräben zu erkunden. Weil aber die Halde zuvor von Bergleuten durchfahren worden und voll heimlicher Schächte war, ist der ganze Berg mit großen Krachen und Prasseln eingegangen. Der Oberst ist elendiglich umgekommen. Dieser Umstand hat den Kaiser so furchtsam gemacht, dass er sich wieder zurückgezogen hat. Er wollte sich nicht eher lagern, bis man alle Gelegenheiten ausgekundschaftet hatte. Als dann seine Quartiermeister hartes und festes Erdreich antrafen, hat er sein Lager aufgeschlagen und daraufhin alles zum Angriff und Sturm auf diese Stadt vorbereiten lassen. Der genannte Erdfall soll vor dem Donatstore auf dem dürren Schönberge geschehen sein. Ja, die hatten Schiss vor sowas, ne? Die Bergmanns, das Freiberg hat man auch im Ersten Weltkrieg gebraucht, um den Feind zu unterminieren.